Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Wie viel von Sokrates' Lehre ist heute noch gültig? Was von Sokrates' Weisheit haben Denkerinnen und Denker aus Philosophie und Religion für ihre Lehre vom guten Leben übernommen? Erkenne dich selbst. So soll es über dem Orakel von Delphi gestanden haben, das vom 8. Jahrhundert vor Christus bis kurz über die Zeitenwende hinaus in Betrieb war. Sokrates, den wir vor allem aus Platons Schilderungen kennen, ist auf seinem Lebensweg diesem Spruch, dem Erkenne dich selbst, gefolgt. Ihm wird, er ist um die 70 Jahre alt, im Jahr 399 vor Christus der Prozess gemacht. Er habe an falsche Götter geglaubt und die Jugend verführt. Er verteidigt sich selbst, indem er seinen philosophischen Lebensweg schildert. An dessen Beginn steht die von Chairephon bezeugte Aussage des Orakels, Sokrates sei der Weiseste. Als ich von dem Bescheid erfuhr, da überlegte ich mir Folgendes. Was mag der Gott wohl meinen? Und was gibt er mir dafür ein Rätsel auf? Ich weiß nämlich ganz genau, dass ich nicht weise bin, weder viel noch wenig. Was meint er also, wenn er sagt, ich sei der Weiseste? Denn ganz gewiss lügt er ja nicht. Das ist nicht seine Art. Der Gott, der durch das Orakel gesprochen hat, ist Apollon, Sohn des Zeus und Gott des Lichts. Sokrates nimmt den Spruch, er sei der Weiseste, nicht ohne Ironie auf. Ein Gott lügt doch nicht, oder? Und macht sich auf, dessen Wahrheit zu prüfen. Er bespricht sich mit einem Weisen. Als ich ihn nun prüfte, da gewann ich den Eindruck, dass dieser Mann wohl weise zu sein schien, nach dem Urteil vieler anderer Leute und vor allem nach seinem eigenen, ohne es indessen wirklich zu sein. Und ich versuchte ihm klarzumachen, dass er sich zwar einbildete, weise zu sein, dass er es jedoch gar nicht war. So kam es, dass ich mich bei ihm und bei vielen der Anwesenden verhasst machte. Bei mir selbst aber bedachte ich, als ich wegging, im Vergleich zu diesem Menschen bin ich der Weisere. Denn wahrscheinlich weiß ja keiner von uns beiden etwas Ordentliches und Rechtes. Er aber bildet sich ein, etwas zu wissen, obwohl er nichts weiß, während ich, der ich nichts weiß, mir auch nichts zu wissen einbilde. Hier sind wir bei dem berühmten Bekenntnis zur eigenen Unwissenheit angekommen. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Doch wie kann man gar nichts wissen und doch bewandert genug sein, um einen Weisen als Unweise zu entlarven? Darin liegt die sokratische Ironie. Fest steht, wer einer Einbildung aufsitzt, ist nicht gerade davon angetan, wenn er entlarvt wird. Aber wann maßen wir uns ein Wissen an, das wir gar nicht haben können? Sokrates meint, wenn wir uns etwa vor dem Tod fürchten. Sich vor dem Tode zu fürchten, ihr Männer, das ist nichts anderes, als sich für weise zu halten, ohne dass man es ist. Das bedeutet ja, dass man zu wissen glaubt, was man gar nicht weiß. Denn niemand weiß, ob nicht der Tod die größte aller Wohltaten ist. Und doch fürchten ihn die Leute, als ob sie genau wüssten, dass er das größte aller Übel ist. Und ist nicht eben dies die viel geschmähte Unbelehrtheit? Zu glauben, man wisse, was man nicht weiß? Der Tod zeigt unserem Wissen eine Grenze auf. Was wird uns erwarten? Wir wissen es nicht. Doch statt uns vor lauter Angst ins Bockshorn jagen zu lassen, sollten wir uns bemühen, ein gutes Leben zu führen, statt uns darüber zu grämen, dass wir endlich und begrenzt sind. Aber warum betont Sokrates diese Dinge? Er sollte sich lieber selbst verteidigen und seine Haut retten. Doch daran liegt ihm nichts, denn er versteht sein Handeln im Auftrage des Gottes, dessen Gehilfe er ist, um überzogene Selbstgewissheiten zu entlarven. Und wegen dieser Beschäftigung habe ich im Übrigen zu nichts Nennenswertem Zeit gefunden, weder im Dienste der Öffentlichkeit noch in meinen eigenen Angelegenheiten. Ich lebe vielmehr in tiefster Armut, wegen meines Dienstes für den Gott. Selbstlos dient er dem Gott. Das ist seine Berufung. Und aus dieser Berufung erwächst ihm die unerschütterliche Wahrheit, dass einem guten Menschen kein Übel widerfahren kann, weder im Leben noch nach dem Tode. Und dass seine Angelegenheiten den Göttern nicht gleichgültig sind. Auch mir ist mein Los nicht von ungefähr zuteil geworden. Ich bin vielmehr überzeugt, dass es das Beste für mich ist, jetzt zu sterben und aller Mühsal überhoben zu sein. Er weiß sich in der Hand der Fügung, und deshalb kann ihn der bevorstehende Tod auch nicht erschüttern. Sokrates war also ein Mann auf Mission, gesandt von Apollon, um als öffentliches Gewissen von Athen die Mitmenschen zu lehren, das Maß zu wahren und ihre Unwissenheit zu akzeptieren. Denn das ist für ihn, der als der Weiseste bezeugt wurde, die zentrale Botschaft. So scheint denn, ihr Männer, allein der Gott wahrhaft weise zu sein und mit seinem Orakelspruch eben dies zu meinen, dass die menschliche Weisheit nur wenig wert ist oder rein nichts. Und offenbar deutet er in diesem Sinn auf den Sokrates hin, wobei er meinen Namen nur nebenbei nennt, indem er mich als Beispiel verwendet, als ob er sagen wollte, der, ihr Menschen, ist unter euch der Weiseste, der wie Sokrates erkannt hat, dass er, recht betrachtet, nichts wert ist, was seine Weisheit betrifft. Sokrates erkennt also, dass er von geborgter Weisheit lebt. Tatsächlich weise ist Apollon. Das Erkenne dich selbst führt Sokrates über das Ich weiß, dass ich selbst nichts weiß, zum Allein Apollon ist weise. Kurzum, Selbsterkenntnis führt ihn zur Gotteserkenntnis. Wer sich hingegen auf sich selbst und auf sein Wissen etwas einbildet, so wie sich der Weise im Gespräch vor allem selbst für weise hält, übersieht seine Begrenztheit. Damit droht er sein Maß zu verlieren, indem er sich selbst zum Maß macht. Doch was ist aus dieser sokratischen Lebensauffassung geworden? Heute glaubt keiner mehr an die griechische Götterwelt. Doch sind Sokrates Einsichten deshalb schon überflüssig geworden? Wer sich als alleiniger Macher seines Lebens sieht, lebt in einer Überforderung, weil aus dieser Haltung Ansprüche und Forderungen erwachsen, die an der Realität vorbeigehen. Man müht sich ab und doch reicht es nicht. Der entnervte Macher mutiert früher oder später zum überforderten Nörgler. Und solange er seine Selbsttäuschung nicht erkennt, strampelt er sich, seine Leidensbereitschaft immer weiter erhöhend, bis zur Erschöpfung im selbstgebauten Hamsterrad ab. Doch wer erinnert uns heute daran, dass wir so vieles in unserem Leben gar nicht in der Hand haben können? Anders gefragt, wer lehrt uns heute die Demut vor dem Leben? Das sind Denker, die, wen wundert es, leichter zu finden sind unter den Gottgläubigen. Dazu zählt etwa Madeleine Delbrel, die von 1904 bis 1964 gelebt hat, als Poetin, Sozialarbeiterin und Mystikerin der Straße. Wir können nur heilig sein als Demütige. Du bist nichts aus dir selbst heraus. Und wenn wir in diesem Sinne ein Nichts sind, warum verbringen wir so viel Zeit damit, uns mit uns selbst zu beschäftigen? Sokrates Wort, meine Weisheit ist nichts wert, findet hier ihr Echo. Wir sind nichts aus uns selbst heraus. In diesem Sinn sind wir ein Nichts. Wenn das stimmt, warum machen wir dann so ein Theater um uns selbst? Statt uns in uns selbst zu verlieren, sollten wir uns für das Leben und seine Kräfte öffnen, uns also empfänglich machen, in aller Demut. Ihrer Meinung nach sind wir eigentlich schon demütig, denn wir sind tatsächlich nichts aus uns selbst, aus unserem eigenen Dazutun heraus. Demütig werden ist nichts, was man aktiv betreiben kann. Es ist vielmehr ein Tatbestand. Ganz in diesem Sinn beginnt der Münchner Benediktiner Abt Odilo Lechner, der von 1931 bis 2017 gelebt hat, eine Sentenz wie folgt. Unser Leben und Beten geschieht nicht zuerst aus eigener Anstrengung. Auch hier geht es zunächst nicht um religiöse Glaubensinhalte, sondern es wird ein Tatbestand behauptet. Wir leben nicht zuerst aus uns selbst heraus. Denn wir setzen uns nicht selbst in die Welt und sind im Lebensvollzug von allerlei Umständen abhängig, die wir nicht selbst steuern können. Der gottgläubige Mensch buchstabiert das dann so aus: Alles Leben ruht in Gottes Hand. Unser Leben und Beten geschieht nicht zuerst aus eigener Anstrengung, sondern darf sich im Glauben als Teilnahme am Leben Gottes verstehen. Hier findet Sokrates Achtung vor Apollon ihren Widerhall. So wie sein Los in den Händen Apollons liegt, so liegt das Leben eines gottgläubigen Menschen in der Hand Gottes und ist durchwirkt von dessen Gnade. Die eigene Nichtigkeit oder Bedürftigkeit, die uns zur Demut verpflichtet, und der Glaube an die Fügung sind also auch heute fester Bestandteil manch einer Lebensauffassung. Aber was ist die treibende Kraft so eines Lebens? Für Sokrates war es ganz sicher die Liebe zum weisen Apollon, abstrakter formuliert seine Liebe zur Weisheit. Was verstehen wir heute unter so einer Liebe? An dieser Stelle sei an den Schweden Dag Hammarskjöld erinnert, der von 1905 bis zu seinem tragischen Tod 1961 gelebt hat und von 1953 an als UN-Generalsekretär machtvoll für eine friedfertigere und gerechtere Welt eingetreten ist. Kaum zum Generalsekretär ernannt, hat er für die Radiosendung mit dem Titel »This I Believe«, woran ich glaube, seine Glaubenssätze formuliert. Und dort erklärt er, was er unter Liebe versteht. That much misused and misinterpreted word. Liebe, dieses oft missverstandene und missbrauchte Wort, bedeutete für die mittelalterlichen Mystiker einfach das Überfließen der Kraft, von der sie sich durchströmt fühlten, wenn sie in wahrer Selbstvergessenheit lebten. Und diese Liebe fand ihren natürlichen Ausdruck in der bereitwilligen Erfüllung der Pflicht und der uneingeschränkten Akzeptanz des Lebens, was auch immer es für sie persönlich bereithielt, an Mühe, Leid oder Glück. Hammarskjöld verortet in seinem Tagebuch diese Kraft, das ist entscheidend, im Außen. Er vergleicht sie dort mit dem Wasser für den Schwimmenden. Sie ist kein Spiel der Einbildungskraft, sondern real erfahrbar. Und damit ist sie, wie die Demut, ein Tatbestand. In Hammarskjölds Verständnis von Liebe vereinen sich die Elemente einer an Sokrates angelehnten und in die heutige Zeit übertragenen Lebensführung. Wenn wir uns selbst vergessen oder demütig dem Leben überlassen, spüren wir eine Kraft, die uns trägt. Diese tragende und leitende Kraft ermöglicht uns das uneingeschränkte Ja zum Leben, was auch immer es für uns bereithält, an Leid oder vielleicht auch Glück. Zentral für diese Lebensauffassung ist die Selbstsicht. Indem wir uns selbst vergessen, dem Leben überlassen, finden wir zu uns selbst. So wie Sokrates sich ganz Apollon überlässt und so seiner Bestimmung als Warner vor der Maßlosigkeit gerecht werden kann. Ins Heutige übertragen? Wir kommen angesichts der zahllosen Ereignisse, die wir nicht steuern können, um ein Grundvertrauen in den Lauf der Dinge nicht herum. Sind wir verstrickt in uns selbst, können wir gar nicht spüren, was unsere eigentliche Bestimmung ist. Wir laborieren zu eigenmächtig an unserem Leben herum und sind meilenweit davon entfernt, dem Lauf einer womöglich guten Fügung oder einer tragenden Kraft eine Chance zu geben. Odilo Lechner spricht von dem in sich verstrickten Menschen als dem gekrümmten Menschen. Im Gegensatz dazu lässt sich der empfängliche Mensch aufrichten. Das wahre Aufrichten besteht darin, dass ich anerkenne, dass ich mich nicht selber mache, sondern dass ich empfange und aufgerichtet werde. Wenn wir uns darauf einlassen, können wir selber werden und werden zugleich von uns selbst befreit. Wer demütig ist, lässt sich aufrichten, lebt so im Einklang mit sich und den aufrichtenden Kräften und ist vom Kreisen um sich selbst befreit. Das ist eine Erfahrung, die jedem offen steht. Wer zu sehr davon getrieben ist, das Beste für sich zu erreichen, forciert die Umstände zu sehr und lebt nicht im Einklang mit ihnen. Wer eine Verbindung zu den Umständen herstellt, ist davon erfüllt und gleichzeitig frei vom Drang nach Erfüllung. Ebenso der Mensch, der sich erkennt. Er ist er selbst und gleichzeitig ist er von sich selbst befreit. Er lebt nicht zuerst aus eigener Kraft, sondern im Einklang mit den lebensweltlichen Gegebenheiten und kann so seinen Aufgaben gerecht werden, statt sich um sich selbst zu drehen. Nachdem wir nun eine Brücke über die Jahrhunderte hinweg hergestellt haben, zwischen den Ansichten von Sokrates und verschiedenen Denkern jüngerer Zeit, müssen auch die Unterschiede und das Spezifische seiner Position geklärt werden. Sokrates hat im Unterschied zu den Monotheisten nicht nur an einen, sondern an viele verschiedene Götter geglaubt. Und er hat vor allem keine dezidierten Ansichten über das Nachleben verkündet, wie es in den Religionen üblich ist. Ganz im Gegenteil. Seiner Meinung nach überdeckt man dadurch nur die eigene Unwissenheit. Denn was uns mit dem Tod erwartet, wissen wir Sokrates zufolge schlicht nicht. Er federt dieses Unwissen durch sein Vertrauen in den Gott Apollon ab. Er überlässt sich dessen Führung. Gleichzeitig vertritt er im Gegenzug seine Ansichten ganz entschieden. Anders gesagt, ein demütiger Mensch ist kein wankelmütiger Mensch, der sich apathisch oder passiv willfährig dem Leben ausliefert. Wahr ist, wir sind nicht zuerst die Macher unseres Lebens, aber ohne unser entschiedenes Zutun können wir unseren Aufgaben nicht gerecht werden. Und welche sind nun unsere Aufgaben? Zwar gilt es, im Einklang mit sich selbst und den Umständen zu leben, so ist man bei sich und in dieser Welt zu Hause, doch das ist keine einfache Werbung für ein Easy-Going-Life-Gefühl. Denn wir haben uns immer wieder die Frage zu stellen, darin besteht unsere wichtigste Aufgabe, ob wir unser Leben zum Guten nutzen, ob wir also ein gutes Leben führen oder ob wir dabei sind, es zu verwirken. Sokrates selbst hat sein Leben in den Dienst von Apollon gestellt und darin seine Bestimmung gefunden. Ein gutes Leben war für ihn ein Leben als Gottesdienst. Doch was ist unsere Bestimmung? Was sind unsere Lebensaufgaben? Sokrates würde uns raten, unser Leben, auch angesichts der Irrwege, die wir beschreiten, immer wieder zu überdenken, denn ein Leben ohne Prüfung ist für den Menschen nicht lebenswert. Wilhelm Vossenkuhl, emeritierter Professor für Philosophie der Ludwig-Maximilians-Universität in München, sieht hierin eine Verbindung zu einem ganz wichtigen Gedanken. Es lässt sich gut verbinden mit einem Gedanken, den ich für den für mich wichtigsten in der Apologie halte, nämlich dass wir uns Menschen nicht zu viel Sorgen machen sollten um Besitz, um materielle Güter, also um Wohlstand, auch um Ansehen und dergleichen, sondern um unsere Seele. Also die Sorge um die Seele, das ist das A und O. Doch wie hängt das zusammen mit den Prüfungen? Was würde passieren, wenn wir uns nicht um die Seele sorgen würden? Sie nehmen natürlich Schaden, wenn wir die Prüfungen nicht bestehen würden, die uns das Leben bietet. Weil diese Prüfungen sind primär Prüfungen der Seele. Natürlich sind es auch Prüfungen gesundheitlicher Art oder Prüfungen, die etwas mit der Familie und mit dem materiellen Leben zu tun haben. Aber die sind nicht das A und O dieser Prüfungen, sondern es geht darum, wie die Seele besteht in diesem Auf und Ab, in den Strudeln des Lebens und so fort, dass wir so quasi seelisch den Kopf oben bewahren. Und dieser Gedanke in der Apologie angesichts des eigenen Todes bei Sokrates kann natürlich gar kein größeres Gewicht haben. Dem Leben mit all seinen Wechselfällen und Prüfungen gewachsen zu sein, bis hin zum eigenen Tod, dazu dient das philosophische Gespräch. Doch wer führt heute noch diese Gespräche? Welches sind die Seelsorger unserer Zeit? Die Psychotherapie, die Psychosomatik, diese ganzen Gebiete, das sind eigentlich moderne Weisen, sich um die Seele Sorgen zu machen. Denn wir stellen fest, dass wir modernen Menschen immer mehr überlastet werden, durch Ansprüche überfordert werden. Man spricht dann von Burnout und Ähnlichem. Ob das nun Lehrer betrifft oder Krankenschwestern oder andere Menschen, die im Dienst der Menschen stehen. Und da finde ich diesen sokratischen Gedanken der Sorge um die Seele eigentlich auf den Punkt gebracht, das, was die Psychotherapie diesen Menschen anbieten kann. So gesehen könnte man Sokrates auch als den Wegbereiter der zeitgenössischen Seelsorge oder Therapie betrachten. Wird so die Philosophie von der Psychotherapie abgelöst? Nein. Denn die Frage ist ja, welche Zielrichtung hat die Sorge um die Seele? Vossenkuhl folgend ist sie auf das Gute ausgerichtet. Die Sorge um die Seele ist auch die Sorge um das Gute. Eine philosophische, an Sokrates angelehnte Seelsorge ist also eine Sorge um das gute Leben. Ein Leben also, das auf das Gute ausgerichtet ist. Das ist eine typisch philosophische Frage. Doch worauf sind wir dann ausgerichtet? Was ist das Gute? Was können wir davon wissen? Ich denke, dass es interessant ist, dass wir hier keine in Buchform fühlbare Art von Wissen haben. Es gibt ja viel Wissen, das in Büchern steht, sondern das ist eine Art von Voraussetzung, dass es Wissen überhaupt möglich ist. Also die Voraussetzung ist eben, es gibt das Gute. Aber wir wissen nicht genau, was es ist. Wir müssen also darauf achten, ob es sich zeigt. Und die Sorge um die Seele ist auch die Sorge um das Gute. Wir sind in der sokratischen Seelsorge auf das Gute ausgerichtet, Aber, so Vossenkuhl, wir können das Gute nicht dingfest machen, es nicht definieren, sondern es zeigt oder offenbart sich in unserem Leben. Wie offenbart es sich? Wenn wir darüber reden. So wie Sokrates es mit seinen Zeitgenossen gemacht hat. Was wollte Sokrates durch das Gespräch erwirken? Dass wir uns in Demut dem Leben öffnen und es nicht vertun. Wir hätten es vertan, wenn wir selbstsüchtig nach Ruhm und Macht streben. Und dazu müssen wir nicht wissen, wie wir das Leben, das Gute oder Gott definieren können. Wir können diese Begriffe nicht intellektuell beherrschen, sondern unsere Unwissenheit in diesen Dingen einsehen und uns für das Leben selbst offenhalten. Sokrates kann uns da als Vorbild dienen. Er wusste auch nicht, was etwa der Tod bringt. Gewiss ist nur, dass er kommen wird. Und dass es ein Leben vor dem Tod gibt, das wir nicht vertun sollten. Er selbst wird im hohen Alter vor Gericht gestellt. Er schildert, was er in seinem Leben gemacht hat. Er hat Apollon gedient. Es ging ihm nicht um Macht, Ruhm oder Ansehen. Und auch wenn er sagen könnte, er habe sich rechtschaffen bemüht, ob ihm das jetzt was bringt, weiß er auch nicht. Er vertraut einfach auf sein Los und bekennt sich in seiner letzten öffentlichen Aussage zu seiner Unwissenheit. Doch jetzt ist Zeit vorzugehen. Für mich, um zu sterben. Für euch, um zu leben. Wer von uns dem besseren Los entgegengeht, ist uns allen unbekannt. Das weiß nur der Gott. Stefan Daltrop über den sokratischen Weg zur Selbsterkenntnis, der auch heute noch Denkerinnen und Denkern für die Lehre vom guten Leben dient. Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast aus der Philosophie. Es sprachen Andreas Neumann, Beate Himmelstoß, Christian Baumann und Rahel Comtesse. Ton und Technik Daniela Röder, Regie Irene Schuck, Redaktion Bernhard Kastner.